Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, auch hier vortragen zu können. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal in Chemnitz. Hier ist dann am Wochenende eine wissenschaftliche Konferenz zur Globalgeschichte des Kommunismus. Ja. Und ich möchte hier, bin ja gebeten worden, diesen Aspekt meiner Forschung vorzustellen, wo ich auch einen Reader veröffentlicht habe mit verschiedenen historischen Texten. Und ich trage ungefähr vielleicht so 45 Minuten vor, dass wir genug Zeit zur Diskussion haben und mache vielleicht dann einfach irgendwo Stopp. Ja. Wir sind ja hier in so einer intimen Runde, da können wir das dann ja so ein bisschen dialogischer dann gestalten. Ja. Marx hatte das ja sich relativ einfach vorgestellt, dass die Anarchie der Produktion ersetzt wird durch eine Planung, ja, in der die Produktion dann nach den Bedürfnissen der Menschen geplant wird. Und der Teufel liegt ja aber wie bekanntlich immer im Detail. Und die Marktsozialismus-Debatte oder diese Reformzyklen sind eigentlich eine Antwort gewesen auf die Krise der traditionellen sowjetischen Planwirtschaft, die ja eigentlich im ganzen sozialistischen Lager eingeführt worden ist. Also ich bin ja selber Sinologe, ich habe immer so ein bisschen sinozentrischen Blick auf die Welt, ja. Und China kommt jetzt auch in dem Vortrag vor, aber ich bin ja gebeten worden, das Ganze so ein bisschen mehr globalgeschichtlich einzurahmen. Und vielleicht am Ende können wir darüber auch nochmal diskutieren, was eigentlich diese Debatte vielleicht für heutige Überlegungen einer postkapitalistischen Gesellschaft, wie die aussehen könnte, bringt. Ja. Die Slides sind jetzt auf Englisch, ich habe das nur jetzt nur so zusätzlich, werde das sowieso jetzt eher so lockerer vortragen, aber ein oder andere Bild ist vielleicht ganz interessant, wenn man es hinten sehen kann. Ja, was ist sozusagen überhaupt der Marktsozialismus? Und da finde ich so eine Definition ganz gut. Das ist also aus Ungarn. Ungarn war eins der Vorreiter, die Mitte der 1960er eine relativ weitgehende Reform des Systems durchgeführt haben. Und da ist dann so ein Satz zu finden. Das ist also eine Verbindung des zentralen Management der nationalen Wirtschaftsentwicklung mit Warenbeziehung und einer aktiven Rolle des Marktes, gleichzeitig auf der Basis des öffentlichen Eigentums an Produktionsmitteln. Also sie sind halt davon ausgegangen, im Prinzip gibt es dann noch Planwirtschaft und einen dominanten Staatssektor, aber man führt in diesen Sektor einmal Marktmechanismen ein und entwickelt auch die Warenproduktion weiter. Der Begriff Marktsozialismus wurde zu dem Zeitpunkt in der Regel nicht verwendet, auch bei den Nöspel-Reformen in der DDR, Walter Ulbricht, wurde es nicht verwendet, aber zentrale Elemente haben in diese Richtung gewiesen. Hier ist zum Beispiel dann später die 80er Jahre, war das dann kein Tabu mehr, Marktsozialismus zu sagen. Hier ist zum Beispiel ein führender ungarischer Ökonom und Planer. Das Buch heißt Sozialistische Marktwirtschaft. Ja, das war aber sehr lange tabu, weil immer das Narrativ war, Plan ist Sozialismus, Marktkapitalismus, das löste sich auf. Ich kann Chinesisch lesen, aber ich kann nicht Ungarisch oder nicht Polnisch oder nicht Russisch lesen, aber ich habe gemerkt, dass sehr viele von diesen Büchern und Debatten damals auf Deutsch übersetzt worden sind. Das sind ja auch so globale Entanglements, ja, auf Neudeutsch gesagt. Also einmal hat zum Beispiel die DDR in dieser Reformphase in den 60er Jahren dann Bücher von diesen Reformökonomen wie Ottar Schick übersetzt, also aus der Tschechoslowakei. Und in Deutschland und Österreich haben Verlage, die der Sozialdemokratie oder den Gewerkschaften nahestand, diese Literatur übersetzt, weil das war natürlich auch so ein bisschen 60er, 70er Entspannungspolitik und die Konvergenztheorie, so ein bisschen die Hoffnung in der linken Sozialdemokratie, okay, der Westen wird jetzt etwas sozialistischer, ja, und der Osten führt in die Planwirtschaft ein paar Marktelemente an und wird demokratischer, und dann nähern sich praktisch beide Systeme so einen demokratischen Sozialismus an. Also es war so eine Hoffnung, die natürlich dann sich nicht erfüllt hat. Und in China spricht man dann in den 80er Jahren dann auch relativ offen, dass Planwirtschaft oder Plan kann auch im Kapitalismus verwendet werden, Markt auch im Sozialismus, und Deng Xiaoping, also einer der führenden Köpfe dieser Reform, geht dann sogar so weit, dann zu sagen, ja, ursprünglich haben wir das sowjetische Modell übernommen, Mittlerweile glauben wir aber nicht mehr, dass sozusagen im Sozialismus der Plan führend sein muss. Er sagt, was ist dann aber der Unterschied zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft? Sagt also, auf jeden Fall muss der Staatssektor die führende Rolle haben. Und hat er damals gesagt, soll eine Klassenspaltung vermeiden und es soll keine neue Bourgeoisie entstehen durch die Reform. Ja, das sind alles Sachen, die dann später anders gelaufen sind. Aber da war erstmal die Illusion da, kann man vielleicht heute sagen, man führt einfach Marktmechanismen als reines neutrales Instrument ein, was man nutzen kann, um die Produktivkräfte zu entwickeln, um den Sozialismus aufzubauen und glaubt gleichzeitig, wenn die Kommunistische Partei die Kontrolle behält, dass man die ganzen sozialen Umwälzungen, die sozusagen im Kapitalismus vonstatten gehen, verhindern kann. Ja, das war nur so zu den Begriffen. Und hier, also wie wurde das sozusagen vorher genannt? Also Otto Schick war dieser tschechoslowakische Ökonom, der war während des Prager Frühlings 1968 war er Vizeminister und hat also den ökonomischen Reformteil vom Prager Frühling ausgearbeitet. Und er hat schon 1965 ein Buch geschrieben, das heißt Plan und Markt im Sozialismus, ist in einem österreichischen Gewerkschaftsverlag auch auf Deutsch erschienen und auch in Titos Jugoslawien wurde von sozialistischer Marktwirtschaft gesprochen. Andere Staaten waren dann etwas schamhafter, dann wurde zum Beispiel von der sozialistischen Warenproduktion gesprochen und in der DDR wurde also der Begriff Marktsozialismus explizit abgelehnt, ja. Man hat dann andere Formulierungen verwendet, zum Beispiel auch im Sozialismus müsste es ökonomische Hebel geben, wie zum Beispiel das Wertgesetz, Profit als Kritik in Betrieben, ein Kreditsystem und so weiter. Ja? Und das ist ein sehr interessantes Lehrbuch, das ist sozusagen das neue ökonomische System theoretisch ausgearbeitet, ist 1969 erschienen und ist dann, als Walter Ulbricht gestürzt worden ist und Erich Honecker dann in die Macht gekommen ist und das Vespe-System aufgegeben hat, dann natürlich dann aus dem Verkehr gezogen worden. Also antiquarisch gibt es das noch. Ja. Genau, auf was will ich mich heute hier konzentrieren? Im Wesentlichen auf zwei Fragen. Also eine These ist, dass dieses traditionelle sowjetische System der Planwirtschaft im Prinzip schon Mitte der 50er Jahre in der Krise steckt und dann sich verschiedene Reformkräfte aus Partei, aber auch aus der Wissenschaft schon Gedanken machen, wie könnte man diese Probleme am besten beheben. Da spreche ich von mehreren globalen Reformzyklen, ja, die dann eigentlich auch alle Länder im sozialistischen Lager betreffen und was hatten die eigentlich gemeinsam? Und wenn ich nachher noch Zeit habe, werde ich noch ein bisschen detaillierter über China berichten. Ja, vielleicht nur noch mal auch um diesen krassen Unterschied zwischen dann den 50ern und den 60ern zu machen. Also China hat auch nach 1949 mit der Gründung der Volksrepublik das sowjetische Modell übernommen, mit einem starken Fokus auf die Schwerindustrie, wo Konsum eher gedeckelt worden ist, enorme Ressourcen aus der Landwirtschaft und der Bauernschaft rausgepresst worden ist. Hier ist die Sowjetunion ist unser Modell, ja, und hier, das ist aus der DDR, wo man dann in den 70er Jahren oder auch in Ungarn oder in Polen oder später in China in den 1990er Jahren eigentlich versucht, sowas wie eine sozialistische Konsumgesellschaft zu kreieren mit sozialistischen Marken sogar, ja, die man dann nachahmt. Ja. Also ich glaube, hier ist ja einiges Vorwissen vorhanden, deswegen kürze ich das vielleicht jetzt ein bisschen ab, den ersten Teil. Wodurch zeichnete sich denn das sowjetische Modell der Planwirtschaft aus, was dann eigentlich Anfang der 50er Jahre im sowjetischen Block in China eingeführt worden ist? Also man hatte einen starken Staatssektor in der Industrie, die Landwirtschaft war kollektiv organisiert und in den Kolchosen gab es in der Regel auch in China in den Volkskommunen noch Familienproduktion, Haushaltsproduktion, wo man zum Eigenbedarf anbauen konnte, beziehungsweise in der Sowjetunion auch für die Kolchosmärkte. Also da es noch verschiedene Sektoren gibt, gab es zwischen den Sektoren einen Warenaustausch. Ja? Also Otto Neurath hat ja mal in Wien vorgeschlagen, oder auch im Kriegskommunismus, eine Naturalabrechnung durchzuführen, dass nur noch Produkte gegen Produkte verrechnet werden. Das ist sozusagen nicht umgesetzt worden, sondern es waren Geld-Ware-Beziehungen zwischen den Sektoren. Und da es ja noch ein kapitalistisches Ausland gab, war der Austausch mit der kapitalistischen Welt auch in Warenform. In den 5-Jahresplänen wurden also nicht nur die Planziele für die Produktion festgelegt, sondern auch alle wichtigen Preise, die Löhne, die Investitionen, die Rücklagen und dann von oben nach unten administriert, wo die einzelnen Betriebe sozusagen alle Investitionen von oben bekommen, aber dann auch den Überschuss oder die Gewinne, Profit hat man am Anfang nicht sagen wollen, nach oben wieder abführen müssen. Ja. Das Ganze war natürlich sehr hierarchisch, es gab keine Arbeiter-Selbstverwaltung, da werdet ihr dann noch später von hören, wie in Jugoslawien. Aber kann man sagen, dass die Arbeitskraft der Kernbelegschaften in der Industrie eigentlich überall dekommodifiziert war. Das heißt, das waren Anstellungen auf Lebenszeit. Ich vergleiche das immer mit mir, ja, also in den chinesischen Staatseinheiten gab es keine Arbeitsverträge. Da hatte nur jeder ein Buch, ja, dass man Mitglied war. Ich bin ein deutscher Beamter, ich habe auch keinen Arbeitsvertrag. Ja. Ich habe nur einen Zettel, wo drauf steht, dass ich auf Lebenszeit verbeamtet bin. So war das praktisch ähnlich, zumindest für die Kernbelegschaften in den Industriebetrieben. Erziehung, Wohnung, Gesundheitsversorgung, Kultur wurde vom Staat zur Verfügung gestellt, entweder umsonst oder zu niedrigen Preisen. Und das Preissystem war überwiegend politisch. Das heißt also, im Sozialismus sollten die Grundnahrungsmittel zum Beispiel sehr billig sein. Und was dann aber dazu geführt hat, dass die Sowjetunion dann in den 60er Jahren bis zu 40% des Staatshaushaltes für Subventionen ausgeben musste, um diese Preise niedrig zu halten. Und in dem stalinistischen System war ja der Schwerpunkt sehr stark auf der Schwerindustrie. Nach der orthodoxen Lesart war die Idee, okay, es gibt am Anfang noch Warenproduktion, Klein-, Kollektiv- und Privatsektor. Der Weg zum Kommunismus besteht darin, dass man Schritt für Schritt das alles in einen einzigen Staatssektor überführt. Und wenn man das gemacht hat, braucht man auch keine Waren mehr, weil ja es dann keinen Austausch mehr geben muss zwischen unterschiedlichen Sektoren. Und bevor Stalin gestorben ist, hat er noch dieses Büchlein geschrieben, die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR, wo er gesagt hat, also die kommunistische Gesellschaft kann ungefähr in 3-5 Jahresplänen erreicht werden. Ja, das Ganze war ja sehr optimistisch formuliert. Das Problem war aber, dass man in vielen Ländern, wo man jetzt das sowjetische Modell eingeführt hat, es sehr schnell zu Problemen gab. Also in der Sowjetunion selber war es ja, denke ich, erfolgreich, die Industrialisierung anzustoßen, dann auch eine Basis aufzubauen, um den Zweiten Weltkrieg gewinnen zu können. Aber dann in der Nachkriegsphase gab es neue Herausforderungen. Einmal haben die Konsumentinnen höhere Anforderungen gestellt und wollten nicht mehr zurückgestellt werden. Dann gab es im Westen den Wirtschaftswunder, es gab die sogenannte mikroelektronische Revolution, also heute sagen wir Computer. Also es reichte nicht, dass man einfach nur ein Stahlwerk auf die grüne Wiese stellen konnte, sondern es gab sozusagen eine viel komplexere Anforderung. Ja. Und dann sage ich, gab es mehrere Wellen von Reformversuchen. Am Anfang wurde es noch nicht mal Reform genannt, sondern nur die Perfektionierung des sozialistischen Systems. Und der erste Zyklus war meiner Meinung nach Stalins Tod, wo man dann ja die Gulags aufgelöst hat und vor allen Dingen gegenüber der Landbevölkerung massive Zugeständnisse gemacht hat, die vorher sehr ausgebeutet worden ist. Und das war aber nur eine sehr kurze Phase. Also was dann spannender ist, ist dann 1962 in den 60er Jahren. Und da sieht man auch, wie eng diese Länder miteinander verbunden waren. Das ist der sowjetische Ökonom Liebermann. Und der durfte in der Pravda einen Artikel veröffentlichen, wo er gesagt hat, man braucht also eine sehr starke Dezentralisierung der Planung. Profit soll zum Kriterium der Bewertung der Unternehmen werden und es soll auch möglich sein, dass Unternehmen geschlossen werden können. Und das führte dann also in allen Ländern zu Debatten und dann auch zu den Kosygin-Reformen, so hieß der Premierminister, wo man versucht hat, in diese Richtung zu gehen. Manche Länder waren eher konservativ, sehr weit gegangen ist Ungarn, die DDR und die Tschechoslowakei. Und dann gab es aber die Invasion der Sowjetunion in Prag und danach wurden die Spielräume für diese Reform enger. In Ungarn wurden sie fortgesetzt, zum Beispiel in der Tschechoslowakei nicht mehr. Das war ein Zyklus, der dann denn endet. In China gibt es dann die Kulturrevolution 1966, in der DDR der Sturz von Ulbricht und dann ist es da auch erstmal vorbei. Und dann gab es nochmal einen neuen Versuch in den Anfang der 80er Jahre, da waren aber die Probleme schon sehr groß. Vor allen Dingen hatten viele sozialistische Staaten versucht, sich wieder in die globalen Finanzmärkte zu reintegrieren, Kredite aufzunehmen im Westen und mit diesen Krediten dann neue Technologien zu importieren. Und ganz wichtig war also, dass Polen hat, wenn ich es glaube, 1981 den Staatsbankrott verkündet, sie sind nicht mehr in der Lage, die Kredite zurückzuzahlen. Jugoslawien, die DDR, viele Staaten waren hochverschuldet, auch Rumänien. Ceausescu hat dann versucht, das in kürzester Zeit zurückzuzahlen mit einer Sparpolitik, was sehr der Hass der Bevölkerung zugezogen hat. Es gibt auch die These, dass es damit zusammenhängt, dass er als einziger ja sozusagen von diesen Führern erschossen worden ist. Auf jeden Fall war das schon unter dem Eindruck einer Finanzkrise des sozialistischen Lagers. Und das mündet dann praktisch in den Zusammenbruch des Staatssozialismus in Osteuropa. Und dann gibt es eine neue Welle mit den Schocktherapien dann in den 1990er Jahre, wo man halt versucht, alles möglichst schnell zu privatisieren, zu liberalisieren, zu deregulieren. Ja. Genau, was er interessant findet, wenn man immer sagt, der Staatssozialismus ist zusammengebrochen, ist das nicht eigentlich so ein eurozentrisches Narrativ, also in China, Laos, Korea, Kuba, Vietnam sind diese kommunistischen Parteien immer noch an der Macht. Man kann natürlich darüber diskutieren, hat das noch irgendwas mit Sozialismus zu tun, ja oder nein, aber da hat es die Regimewechsel nicht gegeben. Ja. Ist nochmal ein anderes Thema, warum nicht. Ja, jetzt will ich mal so ein paar Punkte vorstellen, wie diese Reformkräfte die Kritik entwickelt haben. Ja. Es ist so ein bisschen schwer, bei dem Vortrag irgendwie zu gendern, weil an der Debatte muss man sagen, die war sehr, sehr männlich dominiert. Also es waren natürlich einmal Kader und dann Ökonomen und Ökonominnen. Ja. Ich habe auch in meinem Band habe ich auch einen Beitrag von einer Ökonomin drin, einer Britin. Ja, aber dieses Fach ist natürlich auch bis heute sehr, sehr männlich dominiert. Das nur mal vorausgeschickt. Also eine Kritik war, dass in diesem sowjetischen Modell es ein Ungleichgewicht zwischen der Schwerindustrie, Leichtindustrie und der Landwirtschaft gab. Und vor allen Dingen, weil das System so konzipiert war, möglichst viele Ressourcen aus der Landwirtschaft und der Landbevölkerung herauszupressen, hat das zu einer niedrigen Produktivität geführt. Also der Staat hatte ja das Monopol für den Aufkauf und Verkauf von Agrarprodukten, hat die Aufkaufspreise sehr niedrig festgelegt, ja, und auch die Verkaufspreise sehr niedrig festgelegt. Ja, das ging so lange gut, solange man das machen konnte. Dann hat man gesagt, man muss aber der Landbevölkerung mehr bezahlen. Gleichzeitig will man aber nicht die Preise in den Geschäften erhöhen. Ja, und das, dadurch ist dann eine riesige Lücke entstanden, die man staatlich subventionieren musste. Ja, da gibt es übrigens einen Kinofilm. Khrushchev hat dann 1962 verkündet, dass die Preise, ich glaube, es war für Kuchen und andere Mehlprodukte erhöht waren. Da gab es einen Arbeiteraufstand in einer Stadt. Da gibt es einen Kinofilm drüber vor ein paar Jahren, der wurde blutig niedergeschlagen. Und danach hat die sowjetische Regierung sich nicht mehr getraut, bis zu Gorbatschow noch einmal die Preise für Grundnahrungsmittel zu erhöhen. Ja, und die Sowjetunion wird dann in den 70er Jahren zu dem größten Importeur von Agrarprodukten der Welt kauft teilweise ein Drittel der amerikanischen Getreideernte auf. Also man hat eine enorme Summe ausgegeben, um sozusagen die Landbevölkerung nicht zu verärgern und gleichzeitig die Preise künstlich niedrig zu halten für die Konsumentinnen. Ja, auch das Buch zum Beispiel von Liebermann ist in den 70er Jahren bei Suhrkamp dann erschienen. Ja, und ob man jetzt die zum Beispiel Dokumente der SED liest oder die chinesischen Ökonomen liest, man findet ähnliche Argumente. Also was ist das Problem? Also einmal eine Tonnenideologie, das heißt, die Pläne werden eigentlich nach quantitativen Kriterien festgelegt und nicht nach Qualität. Ja, und da gibt es das, kann ich Ihnen empfehlen, Peter Hacks, Stück, die Sorgen und die Macht, ja, wo er das karikiert, ja, dass da also ein Kollektiv ist, die brechen einen Rekord nach dem anderen, weil sie immer mehr Glas produzieren und das nächste Kombinat, was das verarbeiten soll, sagt, das ist völlig unbrauchbar. Ja, wir können damit gar nichts anfangen, weil es so schlecht ist, aber trotzdem sozusagen die nicht in der Lage sind, irgendwie das zu verändern. Das Stück wurde ja dann in der DDR verboten, obwohl Hacks ja ein orthodoxer Kommunist gewesen ist. Das andere Problem ist Soft Budgeting, also ein weiches Budget. Der Begriff wurde später von dem ungarischen Ökonomen Janosch Kornay auch verwendet, aber die Idee ist schon in den 60er Jahren da. Das heißt, wenn jetzt Betriebe haben immer versucht, die Planziele runterzuhalten, haben gesagt, wir haben nicht genug Leute, wir haben nicht genug Material, die Ernte war schlecht, weil es natürlich logisch ist, wenn die Planziele niedrig sind, sind sie leichter zu erfüllen, als wenn sie sehr, sehr hoch sind. Ja. Dann gab es mal in allen sozialistischen Staaten Helden und Heldinnen der Arbeit und so weiter, aber insgesamt wurde mehr mit Belohnung gearbeitet, aber es gab eigentlich keine schwerwiegenden Konsequenzen, zumindest nicht in den 60er und 70er Jahren, wenn völlig unproduktiv verschwendet worden ist. Ja, es war nicht mehr wie in Stalins Zeiten, wo man Leuten, die zu spät gekommen sind, dreimal dann in den Gulag geschickt hat oder einen Fabrikdirektor hat verhaften lassen, der den Plan nicht erfüllt wurde. Das ging ja in den 60er Jahren nicht mehr. Das heißt, man musste sich irgendwie Gedanken machen, wie man die Leute anders dazu bringt, was ja das Ziel war, die Produktivität zu erhöhen. Und auch in den Schriften von Liebermann und anderen wird auch identifiziert, also dass das Problem von Hamstern oder Horn, ja, das Problem, also einmal sozusagen die Fabriken selber reagieren so, wenn man nicht weiß, ob man nächstes Jahr genug Zement oder genug Schrauben hat, wird man natürlich irgendwie alles bunkern, was man hat. Das gleiche mit dem Arbeitskräftemangel, was ja in vielen Ländern gab, es wurden Arbeitskräfte gehortet. Und es wurden oft diese Ressourcen versteckt, sozusagen vor den höheren Regierungsebenen. Und die fanden das natürlich nicht gut, weil sie nie genau wussten, wie viele Ressourcen eigentlich da sind. Andererseits wäre es sonst überhaupt manchmal gar nicht möglich gewesen, die Pläne überhaupt zu erfüllen. Und die Konsumentinnen haben dann genauso reagiert. Das haben wir wegen Corona gesehen. Wenn ich jetzt glaube, es ist sozusagen morgen kein Klopapier mehr da oder übermorgen, dann werden Sachen gekauft, die man eigentlich jetzt noch gar nicht braucht, was natürlich nochmal den Mangel verstärkt. Ja, wie soll man damit umgehen? Da gab es dann verschiedene Vorschläge. Einmal die Planung stärker zu dezentralisieren und auch dann in der DDR und anderen Ländern, Ungarn, wurden dann auch die Anzahl der Produkte, die in dem zentralen Plan drin sind, reduziert. Gleichzeitig hat man gesagt, okay, man will jetzt keine Privatisierung der Staatsindustrie, aber es wäre doch sinnvoll, wenn man einen kleineren privaten oder kollektiven Sektor sich entwickeln lässt, zum Beispiel Handwerk oder kleine Betriebe, die auch stärker auf die Bedürfnisse von Konsumentinnen reagieren können. Das war ein Punkt. Und einige Länder fangen dann an, die Landwirtschaft zu dekollektivieren, also zum Beispiel Polen und Jugoslawien lösen dann die Kollektive auf, die Bauern und Bäuerinnen wirtschaften wieder privat. Ungarn wird Teile der Landwirtschaft dekollektiviert, ja, weil eben diese, sagen wir, kollektive Landwirtschaft nicht so funktioniert hat, wie man sich das am Anfang gedacht hat mit der Produktionssteigerung. Und am Anfang der 50er hat man diesen Traum vom sozialistischen Weltmarkt und einer neuen sozialistischen Arbeitsteilung, die ganz anders funktionieren soll als die kapitalistische, solidarisch und so weiter. Aber viele Länder wollen dann doch westliche Technologie haben, weil die besser ist als die sowjetische, und fangen dann, wie gesagt, an, im Westen Kredite aufzunehmen, um westliche oder japanische Technologie zu importieren. Ja. Also wichtig bei diesen Reformen war also einmal die Betriebsebene. Da haben viele den Vorschlag gemacht, die Betriebe sollen mehr Autonomie bekommen, ja nicht nur Empfehlsempfängerin in der Kette sozusagen zu sein, sondern sie sollen Anreize haben, produktiver zu sein, indem sie zum Beispiel Teile der Gewinne behalten können. Dann haben Liebermann oder Schick oder auch der chinesische Ökonom Song Yafang, andere argumentiert, man soll auch zwischen den Staatsbetrieben einen Wettbewerb zulassen und man soll sozusagen gute Leistung wirklich stark belohnen, und im Fall von schlechter Leistung sollen halt dann Budget, Sozialleistung und alles gekürzt werden. Und in vielen Ländern wurden dann auch wesentlich höhere Abstufungen im Lohnsystem eingeführt, zum Beispiel die DDR hat dann angefangen, zum Beispiel Ingenieuren und sozusagen technisch ausgebildeten Menschen wesentlich höhere Löhne zu zahlen, Facharbeiterinnen haben dann auf einmal dann mehr verdient. Das wurde dann unter Erich Honecker wieder zurückgenommen, da ist man wieder zu einem etwas egalitäreren Lohnsystem hingegangen, aber am Anfang dachte man, okay, man muss diese Anreize schaffen. Was sehr umstritten war, war, ob im Sozialismus Betriebe geschlossen werden können oder nicht. Und da zum Beispiel Otto Schick argumentiert, das Recht auf Arbeit sollte ein allgemeines Recht auf Arbeit sein, aber nicht das Recht auf Arbeit in einem bestimmten Betrieb. Ja, weil wenn ein Betrieb völlig unproduktiv ist, soll der Staat oder sich wirtschaftliche Bedürfnisse oder Dinge verändert haben, den auch zumachen können. Aber das war ein schwieriges Thema, weil keine Arbeitslosigkeit sollte es im Sozialismus geben. Das heißt, viele Regierungen konnten sich nicht in diese Richtung durchringen. Und ganz zentral war die Preisreform, also auch als China dann die Reform macht in den 80er Jahren, wird mit den Preisen eigentlich begonnen. Da hat man auch erstmal nicht von Marktmechanismen gesprochen, sondern von einer Anwendung des Wertgesetzes. Ich glaube, hier gibt es ja so ein bisschen Vorbildung, was das Wertgesetz ist. Also es ist bei Marx Kapital der erste Band. Er fängt ja an, der Kapitalismus eine Ansammlung von Waren, und dann, wie werden diese Waren auf dem Markt getauscht? Sie werden nämlich dann getauscht, wenn sie sozusagen denselben Wert haben, der sich dadurch bestimmt durch die durchschnittlich gesellschaftliche Arbeitskraft, die notwendig ist, diese Waren herzustellen. Ja. Und das haben Kräfte jetzt genommen, die sagen, wir wollen weg von diesen politischen Preisen, wo wir einfach sagen, Brot soll billig sein, Kohle soll billig sein, das soll teuer sein. Wir wollen zu einem Preissystem, was dieses Wertgesetz mit einbezieht. Ja, so wurde argumentiert. Das ist natürlich auch sehr umstritten gewesen. Marx hat ja nie gesagt, das Wertgesetz gilt noch im Sozialismus. Ja. Jetzt haben aber einige argumentiert, ja, aber das Wertgesetz kann man auch im Sozialismus anwenden. Ja, das ist anwendbar. Und die andere Frage, die damit verbunden ist, wenn ihr Michael Heinrich zum Beispiel schon mal gelesen habt, der argumentiert ja, dass es sozusagen der Wert nur im Moment des Austausches auf dem Markt gemessen werden kann. Ja, nur im Moment des Austausches. Es gibt sozusagen keinen Wert, was die Dinge sozusagen vorher haben. Wenn das so ist, dann macht es ja keinen Sinn, sozusagen die Produktion basierend auf dem Wert zu planen. Ja. Einige haben argumentiert, man kann sozusagen auch den Wert schon messen, bevor man die Dinge überhaupt produziert hat oder als Standard festlegen. Ja, da gibt es dann auch die Arbeitswertdebatte, ja, die argumentiert so ein bisschen anders. Nee, Jakob, wie heißt das? Arbeitszeitrechnung, genau. Die Arbeitszeitrechnung, die argumentieren etwas anders, aber da gibt es ja auch sozusagen eine Kategorie, die dann die Arbeit messen kann und zum Grundlage einmal der Planung, aber auch der Verteilung im Sozialismus dann machen kann. Ja. Dann haben einige dann argumentiert, okay, es ist auch möglich, sozusagen den Plan darauf auszurichten, dass man eben das Wertgesetz einbezieht. Und in Ungarn und Jugoslawien hat man dann Teile der Preise freigegeben, sogar die dann nicht mehr durch den Plan festgelegt worden sind, sondern man hat geguckt, was passiert eigentlich, wenn man die Preise freigibt und den Markt das bestimmen lässt. Ja, dann hat es wieder ein Revival der Kalkulationsdebatte gegeben. Ja, wenn ihr den Podcast Future History kennt und den Jan Groß, da ist auch eine Einführung drin, ist eine spannende Debatte zwischen den Papst des Neoliberalismus Ludwig van Mises in Wien damals noch und Otto Neurath, einem Sozialdemokraten, wo Mises argumentiert hat, also der Preis ist ein Signal, ja, wo dann Leute sagen, okay, ich fange das jetzt an zu produzieren, das lohnt sich, wie viel, wann, ja. Und die Gefahr bei einer Planwirtschaft ist es, wenn es sozusagen diese Preisbildung über dem Markt nicht mehr gibt, dass man auch diese Signale dann dadurch nicht mehr hat. Das war sein Argument. Ja, und da haben die Marxistinnen gesagt, ja, das wäre Quatsch, aber dann in den 60er Jahren kommt diese Debatte wieder, ob da nicht doch irgendwie was dran ist. Ja. Und ein wichtiger Punkt war, wie gesagt, die Preise, die der Landbevölkerung bezahlt worden sind für die Abgabe der Agrarprodukte. Ja. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, da hat man gesagt, okay, die müssen auf jeden Fall erhöht werden. Ja, gleichzeitig wollte man aber die Preise für die Verbraucherin nicht erhöhen, ja, was zu diesen großen Subventionen geführt hat. Ja, ich komme jetzt, denke ich, langsam zum Ende. Wir können das vielleicht dann lieber als Fragerunde noch mal ein bisschen machen, dass ich dann auch noch mal ausführlicher vielleicht über China was sagen kann und möchte jetzt eigentlich so mit zwei Kritiken am Marktsozialismus enden. Ja? Gut, es gibt auch Wissenschaftlerinnen, die sagen, dieser Begriff ist Quatsch, weil diese Reformen waren nie so weitgehend, aber zum Beispiel Janosch Kornay hat auch Kapitel in seinem Lehrbuch zum Marktsozialismus drin und für ihn ist das Ungarn ab den 60er Jahren, Jugoslawien, Polen ab den 80er Jahren und China ab den 80er Jahren. Und Kornay selber war in Ungarn erst ein Kommunist und Teil des Plansystems und entwickelt sich dann in den 60er Jahren zu einem der prominentesten Kritiker. Und in den 80er, 90er Jahren kann man sagen, wird er dann zu einem Neoliberalen. Aber auf jeden Fall, was er schreibt, ist sehr interessant. Er wird auch sehr oft zitiert, also man kommt an ihm nicht vorbei. Das Buch hier ist von 1992, The Socialist System, The Political Economy of Communism. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht so klar, dass China so erfolgreich ist. Ja, deswegen er bewertet diese marktsozialistischen Reformen sehr negativ. Und was sind jetzt die Kritikpunkte? Er sagt, ja, der Marktsozialismus kombiniert eigentlich die schlechten Seiten von beiden Systemen. Ja, also in der zentralen Planwirtschaft wurde durch diese zentrale Kontrolle von oben Disziplin durchgesetzt, ja, für die Betriebe, ja, und im Kapitalismus diszipliniert der Markt, ja, dass jemand, der schlecht produziert, Sachen, die keiner haben will, dann pleite geht. Der Marktsozialismus hat aber diese zentrale Kontrolle gelockert oder abgeschafft und gleichzeitig sind die Marktmechanismen aber noch nicht stark genug, um wirklich durchzuschlagen. Ja. Und er sagt, dieses weiche Budget bleibt weiterhin, weil also auch in Ungarn oder in China der 80er Jahre konnte das Management nicht einfach die Belegschaft feuern. Es wurde gesagt, es war immer noch Sozialismus, das heißt, die Belegschaft, ja, hatte noch eine gewisse Macht einfach, das, was er als negativ natürlich sieht. Und er sagt, die einzige Möglichkeit sozusagen, eine richtige unternehmerische Rationalität durchzusetzen, ist Privatisierung. Und dass es dann auch eine private Unternehmerinnenklasse geben muss. Und er ist dann auch der Befürworter der Schocktherapie in den 1990er Jahren. Ja, er ist interessant, also ist auch nach China eingeladen worden in den 80er Jahren von der Regierung, genauso wie auch Otta Schick, die sich das angehört haben, aber dann nicht in die gleiche Richtung gegangen sind. Ist ja auch auf Deutsch erschienen, das Buch von Isabella Weber. Auf Deutsch heißt es Das Gespenst der Inflation, auf Englisch How China Escaped the Shock Therapy. Und Isabella Weber, würde ich sagen, ist so eine Links-Keynesianerin. Ich bin auch mit ihr befreundet, vielleicht darf ich sie so nennen. Und sie argumentiert ja, der chinesische Erfolg ist darauf zurückzuführen, dass eben China nicht diese Schocktherapie dieser radikalen Privatisierung gegangen ist, sondern eine graduelle Reform eingeleitet hat, wo eigentlich bis heute weiterhin der öffentliche Sektor und der Staat eine ja, führende Rolle hat und auch die Wirtschaftsentwicklung lenken kann. Das ist zumindest ihr Argument. Ja, also einmal, wie gesagt, die neoliberale Kritik am Marktsozialismus und dann gab es natürlich immer die orthodoxe Kritik am Marktsozialismus, also einmal zum Beispiel vorgetragen von der KP China selber in der Polemik gegen die Sowjetunion in den 60er Jahren, ja, wo dann die Kosygin-Reform in der Sowjetunion und angegriffen werden und das titoistische Jugoslawien, der Vorwurf Restauration des Kapitalismus, dann natürlich dann die verschiedenen stalinistischen Strömungen, aber zum Beispiel auch der Trotzkist Ernest Mandel, ja, hat auch das jugoslawische Modell sehr scharf eigentlich kritisiert. Was sind jetzt hier die Kritikpunkte gewesen? Durch den Wettbewerb der Betriebe und der Einführung von Marktmechanismen würde halt die Macht der Arbeiterinnenklasse geschwächt, weil die ja jetzt sozusagen auch als in Konkurrenz zueinander treten. Und das habe ich auch heute mit Jakob schon im Zug diskutiert, das Problem der regionalen Disparitäten. Ja, wenn man jetzt sagt, vor allen Dingen Profite können lokal einbehalten werden, müssen nicht abgeführt werden, dann hat man natürlich das Problem, dass manche Regionen entwickelter sind als andere. In Jugoslawien war zum Beispiel das Problem, dass Kroatien hat eine wunderschöne Küste, Tourismuseinnahmen, Serbien nicht. Ja. Jetzt hatte die kroatische Föderale Republik weitgehende Autonomie und die Regierung hat seit den 60er Jahren mit der Zentralregierung in den Clinch gelegen, weil die diese Tourismuseinnahmen nicht abführen wollten. Ja. Also das Argument, diese Form verstärkt halt soziale und regionale Ungleichheiten. Das ist natürlich auch ein Problem für so sehr dezentrale, ja mehr linkskommunistische oder anarchistische Modelle des Sozialismus, wenn ich also alles die Leute vor Ort entscheiden lasse, ja, ist ja natürlich das Problem, dass an manchen Orten es da sehr, sehr viel zu verteilen gibt, an anderen Orten wenig, ja. Oder auch die Frage, ja, zum Beispiel hat man am Anfang überlegt, man macht eine sozialistische Arbeitsteilung, wo einige Länder eine Schwerindustrie entwickeln und Albanien Zitronen anpflanzt. Ja, ist ja auch vielleicht aus ökologischer Sicht sinnvoll, dass nicht alle Leute überall die kostenintensive Technologie hinstellen, ja. Aber gleichzeitig, wenn man sagt, okay, man macht jetzt diese Arbeitsteilung, führt das halt dazu, dass dann Albanien gesagt hat, nein, das ist doch hier Kolonialismus, wenn ihr sagt, wir sollen die Zitronen herstellen und ihr behaltet die Industrie, sind ja oft dann sozusagen auch natürlich auch die ganz unberechtigten Bedenken, dass durch diese Asymmetrie in der Arbeitsteilung dann halt auch bestimmte Machtverhältnisse entstehen. Und natürlich ein Argument gegen diese marktsozialistische Debatte war, dass es da sehr, sehr oft eine Gleichsetzung zwischen von Bedürfnissen allgemein, ja, und Bedürfnissen gibt, die durch den Markt abgedeckt werden können, durch Angebot und Nachfrage. Aber es ist ja völlig klar, also die Nachfrage auf Märkten ist ja nur eine Nachfrage, die durch Geld gedeckt wird. Ja. Es gibt ja Millionen von Menschen, die hungern oder keine Medikamente haben. Aber wenn sie kein Geld haben, ist sozusagen der Markt kein Distributionsmechanismus, der dann Nahrung und Geld zu den Hungernden hinbringt. Ja. Und ich meine auch so mit den aktuellen Debatten, zum Beispiel mit dem Mietmarkt, dann wird dann gesprochen, wenn keine billigen Wohnungen gebaut werden, dass das Marktversagen ist. Also ich mag das Wort Marktversagen eigentlich gar nicht, weil nach der Logik des Marktes, warum soll ich denn jetzt als Unternehmen billige Wohnungen kaufen, wenn die Mieten hoch sind und ich auch Luxuswohnungen bauen kann, ja. Deswegen ist immer so diese Gleichsetzung, also an Nachfrage auf den Märkten gleich Bedürfnisse der Leute, problematisch, also diesen Kritikpunkt finde ich auch gerechtfertigt, dass diese, sagen wir mal, marktsozialistischen Reformkräfte zwar eine sehr gute, sagen wir mal, Kritik der zentralistischen Planwirtschaft haben, aber gegenüber, was der Markt leisten kann oder tut, doch ein bisschen naiv ist, ja. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass aus diesem System also eine neue Kapitalistenklasse entsteht, aus dem Management, was ja dann viel mehr Macht bekommt. Und man führt ja so ein duales System ein, also so ein duales Preissystem zum Beispiel, wo man sehr viele Preise hat, die noch vom Staat oder Güter hat, die noch vom Staat subventioniert werden. Und dann hat man einen freien Markt. Und was in vielen Ländern passiert ist, dass Leute, die da den Zugriff auf diese Ressourcen haben, dann staatlich subventionierte Güter nehmen, auf dem Markt verkaufen und sich selber damit bereichern, ja, was auf Englisch mal Rent-Seeking genannt wird. Ja, also eine Kritik, dass die Gefahr der Restauration des Kapitalismus besteht und sich natürlich diese Staaten, die sich auch stärker gegenüber dem Weltmarkt geöffnet haben, dann in die Schuldenfalle gekommen sind und warum die dann so also relativ schnell dann auch die Schocktherapie einführen in den 90er Jahren, lag einfach daran, dass diese Länder also teilweise sehr, sehr hoch schon verschuldet waren bei der Weltbank oder beim Internationalen Währungsfonds und dann auch wenig Spielräume hatten. Ja, das ist jetzt die letzte Folie. Warum sind denn diese marktsozialistischen Versuche in Osteuropa gescheitert? Hatte ich schon gesagt, einmal hat meistens die Sowjetunion definiert, wie groß der Spielraum ist. Ja. Ungarn durfte die Preisreform weiterführen, die Tschechoslowakei nicht, DDR durfte die Reform auch nicht weiterführen. Das ist ja relativ belegt, dass das war ja praktisch ein Putsch gegen Walter Ulbricht, der mit der sowjetischen Botschaft abgesprochen gewesen ist. Aber es ist sozusagen nicht nur auf der Elite-Ebene, dass die konservativen Kräfte dann stärker waren, sondern auch in der Bevölkerung gab es Bedenken. Also auch da gibt es in der Forschung in der DDR oder in der Tschechoslowakei oder auch in China, dass es eben in den Kernbelegschaft in der Industrie noch Traditionen aus der Arbeiterinnenbewegung gab, die halt diese sehr starke hierarchisches Lohnsystem und diese Ungleichheiten einfach abgelehnt haben, ja, und ein egalitäreres Verteilungssystem haben wollten, beziehungsweise dann auch in der Tschechoslowakei die Intellektuellen sehr früh für den Prager Frühling waren, während es in der Arbeiterinnenschaft doch auch Sorgen gab, dass es zu Betriebsschließungen kommen könnte im Zuge der Reform. Inflation ist ja jetzt ein Thema, was uns wieder betrifft. Ja, da haben sich auch viele Linke ja lange nicht mit befasst. Länder, die Preisreformen durchgeführt haben, wie Ungarn, Jugoslawien und 80er Jahren China, hatten dann ein massives Problem mit Inflation. Warum? Weil viele tägliche Konsumgüter, die Preise waren ja vorher politisch festgelegt, weit unter Marktpreisen. Das heißt, wenn man die Preise freigibt, werden die erstmal steigen. Was kann man dann machen? Muss man halt überlegen, ob man dann die Löhne angleicht, was für einen Staat, der die Löhne selber bezahlen muss, ja sofort dann wieder zu mehr Ausgaben führen wird. Und in China war es ja so, 1988 war die Preisreform und 1989 waren die Massenproteste auf dem Tiananmenplatz, wo auch Teile der Stadtbevölkerung sich da mit den Studierenden verbündet hatten. Also gibt es da auch einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Inflationskrise und den Protesten ein Jahr später. Und Sowjetunion hatte ich schon gesagt, wo es einen Arbeiteraufstand dann mit Toten gab, nachdem Khrushchev dann die Preise erst erhöht hatte und die Preiserhöhung dann wieder zurückgenommen hat. Und letztendlich hat es sich nicht ausgezahlt, dieser Import von westlicher Technologie. Viele Länder sind einfach dann in die Schuldenfalle hineingeraten, konnten die Schulden nicht zurückbezahlen. Und nachdem Polen dann verkündet hat, sie können die Kredite nicht mehr begleichen, haben dann auch die anderen Staaten nur noch sehr schwer oder zu ungünstigen Bedingungen Kredite gekriegt. Ja, das war mal so eine kleine Einführung in das Thema. Ich mache mal an dieser Stelle Stopp. Ich habe auch gerade angefangen, den ganzen Vortrag auf Englisch aufzunehmen. Ich werde das mal auf YouTube stellen. Das ist, glaube ich, in der Langfassung dann 2 Stunden. Aber heute lasse ich es mal hier. So, danke.